Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, du hast es vielleicht schon im Titel gelesen. Heute geht es um die universellen Gesetze des Lebens. Klingt ja erstmal ganz spannend, wie ich finde. Und falls du dich schon mal gefragt hast, welche Gesetzmäßigkeiten für unser Leben und allgemein für die Existenz eigentlich gelten, die unabhängig von allem immer da sind und wirken, dann ist genau die heutige Podcast-Folge das Richtige für dich, denn ich möchte dir all diese 7 universellen Gesetzmäßigkeiten heute vorstellen und dir auch ja so ein bisschen erklären, wie du das für dein eigenes Leben nutzen kannst. Kurz mal zum Hintergrund. Diese universellen Gesetze werden auch manchmal als hermetische Gesetze bezeichnet. Da diese Bezeichnung aber ja nicht so geläufig ist, habe ich mich eben dafür entschieden, die universelle Gesetze zu nennen. Und sie stammen aus der griechischen Mythologie, sind also schon ziemlich alt, aber trotzdem total aktuell, wie ich finde, denn ja, wie gesagt, sie gelten unabhängig von allem, von Raum und Zeit. Und deswegen gelten sie auch genau jetzt in deinem Leben. Und du kannst sie auch genau jetzt für dich anwenden. Und nochmal so ein bisschen der Hintergrund, warum ich diese Gesetze so wichtig finde und warum ich sie auch heute vorstellen möchte, ist ganz einfach, weil sie auf uns alle wirken. Und wenn wir sie einmal verstehen, dann können wir unser Leben ganz gezielt danach ausrichten. Und ja, vielleicht wirst du in der heutigen Podcast-Folge ab und zu mal so Aha-Momente haben, oder das wünsche ich mir zumindest, dass du das hast. Und schreib auch gerne vielleicht ein bisschen mit, wenn du das möchtest. Und überleg dir konkret, wie du das in deinem eigenen Leben nutzen kannst. Denn natürlich ist dieser Podcast dafür da, dein Leben ein Stückchen besser zu machen. Und dafür gebe ich mein Bestes. Aber natürlich darfst du auch ein klein bisschen was dafür tun, indem du eben zum Beispiel ja wichtige Erkenntnisse irgendwie mitschreibst. Aber jetzt genug gelabert und lass uns einfach mal reinstarten. Ich hatte das ja schon gesagt, es sind 7 Gesetze und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich alles in eine Podcast-Folge passt, denn ich möchte ja in den meisten Fällen nicht länger als ja so 30 Minuten reden, außer wenn es ein Interview ist, dann ist das natürlich eine Ausnahme. Aber ich finde es persönlich, wenn ich selber Podcasts höre, auch angenehm, wenn die Podcast-Folgen nicht allzu lang sind. Deswegen möchte ich das natürlich in meinem Podcast auch so machen. Also mal schauen, ob das jetzt erst nur Teil 1 ist oder ob das eben alles in eine Podcast-Folge passt. Mal schauen. Aber wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Gesetz rein. Und das ist das Gesetz der Geistigkeit. Und dieses Gesetz besagt, dass alles Energie ist. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und es bedeutet nichts anderes als, dass Materie, also alles, was du um dich herum sehen kannst, vielleicht eine Pflanze, dein Zimmer, irgendein Bild, ein Glas, eine Blume, ein Buch, keine Ahnung, das ist alles, also alles an Materie ist nichts anderes als manifestierte Energie. Und wenn das so ist, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Und genau darauf wollte ich hinaus, denn dieser Punkt ist unendlich spannend, wie ich finde. Wenn wir das einmal verstanden haben, dass wirklich unsere, also dass alles in unserem Leben, kannst du vielleicht auch mal für dich selbst reflektieren, was hast du gerade in deinem Leben, was ist da, was hast du alles erschaffen, dass das letztendlich ein Resultat aus deinen Gedanken ist, aber auch aus dem Kollektiv. Denn Wir alle Menschen auf diesem Planeten sind ja miteinander verbunden in einem Kollektiv. Und wir erschaffen zusammen durch diese Einheit aus Gedanken, also alle Gedanken, die diese 7 Milliarden Menschen auf der Welt haben, wir erschaffen etwas. Und das ist das letztendlich, was wir da draußen sehen. Das beinhaltet natürlich alles Gute auf der Welt, aber auch sowas wie ja, die Umweltkatastrophe, die jetzige Corona-Krise, all das haben wir erschaffen. Und genau das, genau darum geht es in dem ersten Gesetz, das Gesetz der Geistigkeit, das besagt, dass alles Energie ist und Materie nichts anderes als manifestierte Energie. Und ich habe ja auch angekündigt, dass ich sagen möchte, wie du dieses Gesetz genau für dich nutzen kannst. Und jetzt kommt es. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu deinen Handlungen, deine Handlungen werden zu deinen Gewohnheiten, deine Gewohnheiten ergeben letztendlich dein Leben, dein Schicksal. Diesen Spruch hast du vielleicht schon mal gehört und auch wenn er erstmal ein bisschen komisch klingt, vor allem wenn man sich noch nicht so viel mit all diesen spirituellen Kram beschäftigt hat, aber es ist einfach wahr. Und ich konnte das an mir selbst erleben, an dem Punkt, als ich beschlossen habe, ja, Positivität in mein Leben einzuladen und auf eine ganz andere Art und Weise zu denken, hat sich so viel verändert in meinem Leben. Und deswegen, hier ist die Botschaft an dich, achte darauf, was du den Tag über denkst. Vor allem auch, was du in deine Gedanken reinlässt, also welche Informationen du konsumierst, was du dir im Fernsehen anschaust, was du dir für Filme anschaust, ob du Nachrichten schaust. All das beeinflusst ja deine Gedanken, mit welchen Menschen du zusammen bist und so weiter. All das ist unendlich wichtig und hat einen großen Einfluss auf deine Gedanken und deswegen achte darauf, denn deine Gedanken, vor allem wenn du die immer wieder wiederholst, die manifestieren sich in Materie und das wird letztendlich deine Realität. Und je nachdem, was du für Gedanken hast, so formt sich auch deine Realität. Hast du positive, schöpferische Gedanken? Stellst du dir ganz tolle Dinge vor, die irgendwann in deinem Leben sein werden, dann kommen sie auch irgendwann in dein Leben. Natürlich musst du etwas dafür tun. Es reicht nicht nur, irgendwie sich das alles schön vorzustellen, aber das ist der erste Schritt. Und genau darum geht es in dem ersten Gesetz, das Gesetz der Geistigkeit. Ich hoffe auf jeden Fall schon mal, dass ich dich in irgendeiner Art und Weise damit berühren konnte. Denn für mich ist es wirklich eins der wichtigsten Gesetze. Und wie gesagt, als ich das in meinem Leben verstanden habe, hat sich alles so ein bisschen gedreht und ins Positive gewendet. Ja, jetzt kommt das zweite Gesetz und das ist das Gesetz der Entsprechung. Und das sagt nichts anderes als, dass alles, was in unserem Leben ist, etwas mit uns zu tun hat. Und du merkst schon, diese Gesetze gehen wirklich Hand in Hand. Und die meinen alle so ein bisschen dasselbe, wenn auch in ein paar verschiedenen Nuancen. Und ja, dabei geht es darum bei diesem Gesetz, dass alles, was in unserem Leben ist, ein Resultat von unseren Gedanken, von unseren Ausrichtungen, von unseren Überzeugungen ist. Und das Schöne daran finde ich, dass es ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mit sich bringt. Denn ich glaube, viele Menschen sehen sich so ein bisschen als das Opfer ihres eigenen Lebens, ihrer eigenen Realität. Sie beschweren sich, dass sie einen blöden Job haben, obwohl sie den selbst gewählt haben. Sie beschweren sich, dass sie Menschen in ihrem Leben haben, die sie nicht wirklich aus tiefstem Herzen lieben. Sie beschweren sich, dass sie Geldsorgen haben, obwohl sie die ja selbst irgendwie verursacht haben. Und mir ist bewusst, dass ich mit diesen Gedanken, die ich gerade ausgesprochen habe, anecke. Aber mir ist es trotzdem wichtig, das zu sagen. Denn all das in deinem Leben, vielleicht auch das, womit du echt nicht zufrieden bist, hat etwas mit dir zu tun. Und du darfst Eigenverantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite ist das ja auch total schön, weil wir dadurch erkennen, dass wir das auch selbst wieder ändern können. Nur wenn du anerkennst, dass du daran schuld bist. Und ich möchte, dass du Schuld jetzt gar nicht in diesem negativen Sinne siehst, sondern dass du das ganz neutral siehst. Einfach, dass du daran schuld bist, was in deinem Leben ist. Versuch das gerade mal bitte nicht negativ zu sehen. Erst dann hast du ja die Möglichkeit, auch was daran zu verändern, weil du es selbst verursacht hast. Und ja, dieses zweite Gesetz, das Gesetz der Entsprechung, sagt auch, wie innen, so außen. Und das finde ich so wertvoll, denn wenn wir Großes erreichen wollen, wenn wir unser Leben transformieren wollen, wenn wir glücklicher werden wollen im Außen, wenn wir Erfolg erzielen wollen im Außen, das ist ja alles im Außen, dann müssen wir zuerst unser Innen verändern. Also wirklich Samen in uns pflanzen, woraus dann im Außen eine Blume wachsen kann. Und diese Samen können sein sowas wie tägliche Dankbarkeitspraxis, dass du dir wirklich täglich aufschreibst, wofür du dankbar bist, dass du dir immer wieder bewusst machst, wie schön dieses Leben ist, wie viele wundervolle Dinge du jetzt schon in deinem Leben hast, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du im Innen wirklich eine positive Ausrichtung hast. Und nur mit dieser Grundlage können im Außen Wunder geschehen. Kannst du im Außen das anziehen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Und bei dem Thema Anziehen sind wir auch schon beim nächsten Gesetz. Das ist nämlich das Gesetz der Anziehung. Und ich glaube, das ist so am bekanntesten von all diesen Gesetzen. Oder man bezeichnet es auch manchmal als Gesetz der Schwingung. Und das sagt nichts anderes als, dass alles in diesem Universum in ständiger Bewegung ist. Und dass auch Gleiches Gleiches anzieht. Also, wenn du sehr viel Schmerz in deinem Leben hast, wenn du oft schlechte Stimmung hast, wenn du traurig bist, wenn du negative Sachen dir anschaust, irgendwie traurige Filme siehst und so weiter, dann wird automatisch noch mehr davon in dein Leben kommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich mit positiven Dingen beschäftigst, wenn du dir Leute anschaust, die Großartiges erreicht haben, die dir ein Vorbild sind, wenn du dich damit auf einer tiefen Ebene verbindest, dann wird das irgendwann in dein Leben kommen. Wenn du Gutes raussendest, wird auch Gutes zurückkommen. Vielleicht hast du auch schon mal das Wort Karma gehört. Das ist genau das. Wenn du anderen Positives gibst, dann kommt auch Positives zurück. Genauso wie Menschen, die einen Teil ihres Geldes dafür ausgeben, um anderen zu helfen, die beispielsweise ihr Geld spenden, die kriegen dann auf seltsame Art und Weise ganz viel Geld zurück, sozusagen als Dankeschön vom Universum. Und mir ist bewusst, dass das vielleicht für deine Ohren total crazy klingt und das ist okay. Du darfst gerne abschalten, wenn du das möchtest. Aber falls nicht, dann bleib einfach neugierig, lausche weiter meinen Worten und lass dich vom Leben verzaubern, wenn du das mal für dich selbst umsetzt. Verstehst du? Drittes Gesetz, das Gesetz der Anziehung oder auch das Gesetz der Schwingung. Und jetzt natürlich die Frage, wie kannst du das für dein eigenes Leben nutzen? Ganz einfach, indem du dir bewusst machst, dass das, was schon da ist, auch immer mehr wird. Also sorge dafür, dass etwas Positives schon da ist, dass du Positives raussendest. Und das kannst du beispielsweise machen, indem du, wenn du durch die Stadt läufst oder irgendwo mit Menschen zusammen bist, dass du denen still etwas Gutes wünschst. Ich mache das zum Beispiel ganz oft, wenn ich einfach durch die Stadt laufe und mir diese Menschen anschaue, dann denke ich mir, hey, du wundervoller Mensch, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, dass du heute deine Ziele umsetzen kannst, dass du glücklich bist, dass du ja etwas erschaffen kannst, was du dir wünschst heute. Oder wenn du magst, kannst du das natürlich auch den Menschen sagen, vielleicht vor allem den Menschen, die dir nahestehen, so, hey Mama, ich hab dich lieb, ich wünsche dir heute einen ganz, ganz tollen Tag. Oder hey, beste Freundin, was machst du heute Schönes? Ich wünsche dir, dass du das Beste aus deinem Tag rausholen kannst, dass du heute unendlich glücklich bist. Und genau indem wir das tun, indem wir das ins Universum raussenden, solche Gedanken, solche hochschwingenden Gedanken, denn kleine Erinnerung, alles ist Energie, alles ist in Bewegung, alles schwingt. Und immer die Schwingung, auf der wir uns selbst befinden, die wird auch in unser Leben kommen. Vielleicht nicht sofort, aber das Universum merkt sich alles. Und alles, was du heute raussendest, wirst du morgen, nächste Woche oder vielleicht auch erst in 10 Jahren, aber du wirst es zurückbekommen. Deswegen sorge dafür, dass du Positives raussendest. Ja, das ist meine Botschaft mit diesem dritten Gesetz. Und lass uns jetzt zum vierten Gesetz kommen. Und das ist das Gesetz der Polarität. Und ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal hier im Goldene Zeiten Podcast angesprochen. Und es besagt nichts anderes, als dass immer ein und dieselbe Sache zwei Pole hat. Also beispielsweise Licht kann hell und dunkel sein. Ein Gefühl kann Freude sein oder Traurigkeit. Wir können, ja, jetzt fallen mir gar keine anderen Beispiele ein, aber ich bin sicher, dass du noch ein paar andere Beispiele in deinem Kopf hast. Aber was ich sagen möchte, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und wir brauchen auch diese zwei Seiten. Und wenn es jetzt darum geht, wie du das für dein Leben nutzen kannst, dann verschließe dich nicht vor der einen Seite. Ohne Regen würde es keinen Regenbogen geben. Ohne Regen könnte keine Blume, keine Pflanze wachsen. Und genau so brauchst du in deinem Leben auch mal so eine richtige Scheißphase, wo du dich einfach nur in deinem Zimmer verkriechst und dich in die Ecke setzt und heulst, weil alles so blöd ist gerade. Das ist okay. Und ich wünsche mir für die Welt, dass wir das wieder mehr zulassen. Dass wir diese Traurigkeit, auch manchmal Wut zulassen. Yvonne Schönau, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist jemand, der sich ganz intensiv mit Emotionen und so weiter auseinandersetzt. Ein Gefühlscoach sozusagen. Und sie sagt, dass wir alle Emotionen fühlen müssen, weil wir erst dann diese ganze Bandbreite zulassen. Und wenn wir in unserem Leben mehr Glück, mehr Erfolg haben wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass das Gegenteil sich auch verstärken wird. Du kannst nicht nur eine Seite verstärken. Das hat auch David Ziegler in dem Interview hier im Goldene Zeiten Podcast gesagt. Also mehr Freude, mehr Erfolg bedeutet auch teilweise mehr Traurigkeit, mehr Misserfolg. Und damit umzugehen, zu lernen, ist, glaube ich, die hohe Kunst in diesem Leben. Und deswegen lass das zu. Lass es zu, wenn du dich mal nicht so gut fühlst, und werde neugierig, was dir das Leben damit sagen möchte. Ich hatte gestern Abend zum Beispiel so einen Moment. Es war irgendwie ganz komisch. Ich war den ganzen Tag eigentlich total produktiv, habe tolle Dinge umgesetzt, war glücklich und so weiter. Aber abends war irgendwie so ein Punkt, ich wusste nicht, was los ist. Irgendwie habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe mich auf mein Sofa gesetzt, ich habe mir mein Tagebuch rausgenommen und ich habe einfach geschrieben. Ich habe meinem Tagebuch gesagt in Schriftform, hey, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut und ich bin gerade total neugierig, was das ist. Und dann habe ich nochmal so meinen Tag reflektiert und habe mir überlegt, woran das vielleicht gelegen haben könnte. Und vor allem habe ich dieses Gefühl einfach zugelassen. Und weißt du was? Heute Morgen bin ich mit dem größten Glücksgefühl, das es gibt, aufgewacht. Und vielleicht ist genau das das Geheimrezept, dass wir sowohl alle Freude, alle das höchste Glück zulassen, als auch mal so richtige Traurigkeit. Denn wie gesagt, es sind immer zwei Seiten der Medaille. Und deswegen die Botschaft an dich, lass alles zu. Das ist ein Gesetz, dass es immer Polarität gibt. Es gibt immer zwei Pole, zwei Gegensätze. Und wir brauchen immer beides in unserem Leben. Genau. Ach, ich bin gerade total erfüllt. Und ich würde sagen, dass wir uns einfach um die restlichen drei Gesetze, ich kann nicht mehr rechnen, egal, um die restlichen drei Gesetze kümmern wir uns einfach mal in der nächsten Podcast-Folge, denn dazu möchte ich, glaube, noch ein bisschen recherchieren, dass ich dann noch mehr den Kern wirklich treffen kann und dir noch mehr weiterhelfen kann. Und falls du dich irgendwie angesprochen fühlst von meinen Worten und falls du da eine gewisse Verbindung fühlst und vielleicht noch tiefer mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du dich super gerne für ein Telefonat anmelden. Das würde mich total freuen, wenn ich dich kennenlernen darf. Dafür kannst du super gerne mal auf meine Insta-Seite gehen, da auf den Link und dann, also da kommst du dann ins Linktree und da bei dem ersten Button steht kostenloser Coaching Call. Da kannst du dich super gerne anmelden. Wie gesagt, das ist kostenlos und es würde mich total freuen, wenn wir uns bald am Telefon dann hören. Und in diesem Telefonat würden wir dann deine größte Herausforderung zusammen angehen. Und ich würde dir einfach aus dem Herzen gerne helfen, dass du noch mehr in die Version kommst, die du dir eigentlich in deinem Leben wünschst. Deswegen melde dich da gerne an. Und ansonsten gib mir auch super gerne Feedback zu der heutigen Podcast-Folge. Das würde mich auch sehr doll freuen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und ich freue mich ganz doll, wenn du beim Teil 2 der universellen Gesetze wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Tschüss.